dawa. Hausleben mit Leben ist eine Dauer, Land sind dawa. Oh, love forever, forever, forever, forever, love forever, forever, forever. Oh.